Kapitel 14. Die zwei Wachen vor den Palasttoren waren tot. Die Kehlen der leblosen Körper waren aufgeschnitten und eine Blutlache lief zu den Stufen hin. Verdammter Uron, fluchte Moto bereits zum x-ten Mal und wandte sich von den Leichen ab, weil ihm vom Anblick schon ganz übel wurde. Samuel war die Stufen mittlerweile schon hinabgestiegen und machte nun kreisende Armbewegungen. Was machst du da? Ein Portal nach Lyrakorum. Warum gerade dahin? Sie ist am nächsten zum Tempel der Prüfung. Wahrscheinlich greifen sie dort an. Dauert dieses Portal auch so lange? Bei Kijo dauerte es gut eine halbe Stunde. So etwas braucht seine Zeit. Nur die erfahrensten Magier können so etwas überhaupt. Eine blau schimmernde Masse bildete sich und begann ins Ovale zu wachsen. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät kommen, sprach der Alte und wandte sich mit geistesabwesendem Blick ab. Eigentlich, wenn Uron wirklich dein Bruder ist, frage ich mich, wer du überhaupt bist. Kurz lachte Samuel auf, wurde dann aber wieder bitter ernst. Das weiß ich schon selbst nicht mehr. Genau wie mein Bruder. Was soll das bedeuten? Irgendwann, nach Jahrtausenden der Existenz, vergisst man seinen ursprünglichen Namen. Man vergisst fast schon mal, dass man überhaupt geboren wurde. Aber wie alt bist du denn? Uron und ich sind die Letzten der ersten Menschheit. Das war vor über 100.000 Jahre, aber so genau weiß ich das nicht. Was? Aber wie kann das sein? Eine Maschine hat uns unsterblich gemacht. Es war ein Projekt, an dem die Wissenschaftler verzweifelt gearbeitet hatten. Ich und mein Bruder gehörten zum Führungsstab. Ach, das waren noch Zeiten, schwärmte Samuel plötzlich. Voller Tatendrang und Hoffnung. Der Alte verstummte, bis Moto nach ein paar Sekunden nachfragte. Ja, und dann? Wie? Ach ja, also unsere Bemühungen waren vergebens. Die Menschen hatten wohl zu lange gesündigt und die wahren Probleme immer beiseite geschoben. Das Schicksal selbst hat über sie gerichtet und sie zum Tode verurteilt. Und nachdem die Zeit der Menschen zu Ende war, haben wir gewartet bis... erzählte Samuel weiter, als er von Moto unterbrochen wurde. Wie warten? Was habt ihr die ganze Zeit über denn gemacht, so ganz alleine? Wir haben vieles getan, antwortete er gereizt. Versuche einmal 100.000 Jahre zusammenzufassen. Außerdem ist es völlig egal, denn dann entdeckten wir, dass sich eine neue Spezies, eine zweite Menschheit entwickelte. Jedoch mit einer viel rasanteren Entwicklung. Dass sie nach schon einem Millennium solch einen technologischen Standard errangen, ist einfach phänomenal. Das hört sich ja alles recht seltsam an. Man muss es erlebt haben. Aber ich verstehe es selbst nicht ganz. Du musst wissen, dass diese Maschine zerstört wurde und trotzdem kann ich auf natürliche Art und Weise nicht sterben. Selbst Waffengewalt hatte nicht gereicht, um mich oder meinen Bruder auszulöschen. Sehr mysteriös das alles. Wie waren die Menschen denn früher so? Ach, nicht sehr anders. Der größte Unterschied ist die Population. Heute gibt es 5 große Städte und ein paar wenige Dörfer. Denn obwohl ihr euch rasend schnell technologisch entwickelt habt, ist die Bevölkerung eher langsam angestiegen. Früher dagegen hat sich das Reich der Menschen über den gesamten Planeten erstreckt. Es gab über 250 Staaten mit Milliarden von Bewohnern. Wow, das muss aber voll gewesen sein. Natürlich, ein absolutes Chaos und ein immens gigantischer Verbrauch von Lebensraum, Nahrung und vor allem Energie, die hauptsächlich aus etwas gewonnen wurde, was es heutzutage nicht mehr gibt. Dem schwarzen Gold, ein Energieträger, ähnlich dem Holz, was ihr heutzutage verbrennt. Dieser Planet verfügte über riesige Lagerstätten, aber sie haben den Planeten so lange ausgeraubt und geplündert, bis nichts mehr übrig war. Das alles und noch viel mehr hatte natürlich katastrophale ökologische Auswirkungen. Das war auch der Grund für meine Forschungen, denn, berichtete Samuel weiter, aber Moto schüttelte nur unglaubwürdig mit dem Kopf. Können wir jetzt wieder in die Realität zurück? Du vergisst unsere Aufgabe. Ich hab das nicht vergessen. Ich glaube nur, dass es besser ist, seinen Feind, seinen Freund und deren Beweggründe zu kennen. Sag mir lieber, wie wir ihn aufhalten können. Ich weiß nicht, ob oder wie man ihn töten könnte. Wir könnten ihn höchstens einsperren. Und was dann? Da ist ja immer noch die Armee, du weißt, wie viele es sind. Ich wette, das ist nur die Vorhut. Er spielt nur mit uns. Auf Nox wartet sicherlich noch eine 1000-mal größere. Aber... das ist wahnwitzig, wie willst du die alle besiegen? Ich bestimmt nicht. Du hast doch selbst gesehen, wie wirkungslos Zauberattacken gegen diese Monster sind. Ja, aber ich kann das auch nicht. Natürlich, du hast die schwarze Hand. Du spinnst doch, wie soll ich an dir denn alle herankommen? Wenn es soweit ist, wird uns schon etwas einfallen. Aber plötzlich unterbrach ein rauschendes Geräusch die Konservation und ließ Moto erschrecken, bis er bemerkte, dass das mittlerweile manneshohe Portal fertig war. Gerade wollte er sich schon darauf zubewegen, da hielt Samuel ihn fest. »Was ist denn noch?« fragte Moto verdutzt. »Na, wir wollen doch sicherlich wissen, ob wir uns in Feindgebiet teleportieren oder ob sie Lira Corum noch nicht erreicht haben.« »Und woher willst du das wissen?« Der Alte schob seinen rechten Ärmel ein wenig hoch, und zum Hervorscheinen kam ein kleines, umgeschnalltes Gerät. Er tippte auf einem winzigen Schaltfeld herum und wartete ein paar Sekunden. »Sieht so aus, als wenn noch alles in Ordnung sei.« »Und das sagte dieses kleine Ding da?« »Das ist ein Pad. Die Verbindung zu meinem Satelliten in Orbit, aber das Bild ist schon eine Stunde alt.« »Okay, ich verstehe zwar kein Wort, aber egal.« »Zur exorbitalen Raumfahrt ist es nicht mehr weit, aber jetzt komm.« Dunkle Gewitterwolken verzerrten das Licht der Sonne und überschütteten die Stadt mit einem sintflutartigen Regen, der sich in großflächigen Pfützen sammelte oder in den Gullis verschwand. Aber es war nicht das Wetter, das Moto und Samuel erstarren ließ. Samuel hatte sich geirrt. Viele Gebäude waren zertrümmert und die Straßen waren übersät mit ausgebrannten Autowracks und teilweise zerstückelten Leichen. Die Luft war voller Rauch und es roch nach verkohltem Fleisch. »Verdammte Scheiße«, fluchte Moto und wollte es nicht wahrhaben. All das Leid, all die Zerstörung prägten sich tief in ihm ein, dass seine Seele für immer Spuren davon tragen würde. Obwohl er nur einige Sekunden lang wie eine Statue dastand, war er im Geiste um Jahre gealtert. »Alles in Ordnung? Ich glaube, ich habe da jemanden gesehen.« »Alles in Ordnung, wo denn?« »Die Straße runter«, rief Samuel und wetzte den Kopfsteinpflaster hinunter zu einer Kreuzung. Neben einem ausgebrannten Militärjeep lag der stöhnende Körper eines Soldaten. Als sie näher kamen, sahen sie, dass der Mann tatsächlich noch lebte, aber er spuckte schon Blut und sein rechter Arm war abgetrennt. Mit schüttelndem Kopf wandte Samuel sich ab, so gut wie tot. »Wie schrecklich! Können wir denn nichts für ihn tun?« Erneut schüttelte Samuel mit dem Kopf. »Wir sind wohl doch zu spät gekommen. Ist Lira Corum ver...« Er war mitten im Satz stehen geblieben. »Lira Corum«, faselte er leise vor sich hin, als es ihn wie ein Blitz traf. »Nani, wo ist sie? Ist sie noch in den Bergen?« »Nein, sie ist kurz nach dir abgereist.« »Dann, wir müssen sie finden«, befahl er prompt und rannte ziellos los. »Warte doch, wo willst du denn hin?« rief Samuel ihm hinterher, worauf Moto wieder stehen blieb, sich umdrehte und fragte, »Weißt du nicht, wo sie wohnt?« »Nein, wir müssen jemanden Lebendiges finden. Den könnten wir denn auch fragen.« Moto bewilligte seinen Vorschlag und schaute sich um. »Nur wo?« fragte er sich leise. Sie befanden sich inmitten des Villenviertels. Die prunkvollen Gebäude waren zum größten Teil nur noch nackte Ruinen, genau wie die teilweise zerbombten Mauern, die sie umgaben. Immer noch prasselte der kühle Regen auf ihn, dass seine Kleidung schon ganz durchnässt war, aber das war ihm völlig einerlei. Moto hatte Angst. Angst vor der Zukunft, geschürt durch Aussichtslosigkeit und von dem sehnenden Wunsch nach Normalität und Sicherheit des Alltages durchwachsen. »Was? Still! Ich glaube, da ist etwas«, unterbrach ihn Samuel flüsternd und zeigte auf eine Mauer vor einer kuppelartigen, mehrstöckigen Villa. Die Mauer war noch völlig intakt und von der Villa dahinter sah man nur das eingestürzte Kuppeldach. »Ich sehe nichts«, flüsterte Moto. »Ich habe aber etwas gehört«, antwortete Samuel, als eine schlanke Gestalt auf den Mauersims sprang. Es war ein Stabmagier und sichtbar einer von Urons Leuten, da er ebenfalls diese seltsame Gerätschaft auf dem Rücken trug. Plötzlich fing er hinterhältig zu lachen an, bis er einen tiefen Schrei ausstieß und mit seinem Stab herumwirbelte. Samuel wollte Moto warnen, aber bevor er den Mund auch nur aufmachen konnte, stieg ein brennendes Inferno empor. Mit seinen riesigen Flammen umschloss es den Stabmagier völlig, sauste dann wie eine Säule 10 Meter in die Luft und schwappte wie ein kochender Topf über, dass das Flammenmeer als eine todbringende Welle auf Moto und Samuel niederging. Angsterstarrt sah Moto die rote Wand auf sich zukommen, als er von Samuel gepackt und nach hinten gerissen wurde. Der reißende Strom aus flüssigem Feuer floss über die durch die Hitze zerplatzenden Steine der Straße und folgte die um ihr Leben rennenden Männer. Nach etwa 20 Meter kamen sie zum Stehen und schauten hinter sich. Fast wie ein Flussbett hatten die Flammen die ersten Schichten des Pflasters abgetragen. »Der spinnt doch«, fluchte Moto vor Entsetzen. Der Stabmagier sprang von der Mauer hinunter. »Und was wird das jetzt?« »Moto, du musst kämpfen«, befahl der Alte und versteckte sich duckend hinter einem Autowrack. »Ich? Nein, ich«, stotterte Moto vor sich hin. Er wusste, dass er musste, aber trotzdem suchte er eilig nach einer anderen Lösung. Eine Lösung, die es nicht gab. Und als der Stabmagier in der Ferne dann eine Reihe von Feuerbällen zauberte, war er gezwungen zu handeln. Als wäre es ein kleiner Meteoritenhagel, gingen die Feuerbälle zu Boden, explodierten dort und rissen tiefe Löcher in die Straße. Moto spürte die Hitze auf seinem Brustkorb. Im letzten Augenblick war er noch zur Seite gesprungen und presste sich nun mit dem Rücken an eine Mauer. Als die Hitze wieder nachließ und er die kalte Mauer am Rücken spürte, kam ihm eine Idee. Er hatte nur eine einzige Chance, wofür er nur nahe genug herankommen musste. Gerade als der Magier seinen nächsten Angriff durch erneutes Herumwirbeln des Magierstabes vorbereitete, griff Moto nach dem Mauersims über sich und kletterte hinüber, in der Hoffnung, dass er nicht gesehen werden würde. Er landete direkt in einem Dornenbusch, der an der Mauer entlang gepflanzt war. »Aua, scheiße«, fluchte er, während er sich ein paar spitze Dornen aus der Hand zog. Dann sprang er aus dem Busch und lief so schnell er konnte die Mauer entlang. »Hoffentlich merkt er nichts. Ich muss irgendwie hinter ihnen gelangen.« Nach gut 20 Meter kam er kurz zum Stehen. Er hielt den Atem an und horchte, ob er den Magier hören könne, aber als einziges nahm er seinen eigenen Puls wahr. Noch ein Stück weiter steuerte er zurück zur Mauer. Vorsichtig schlich er zwischen den Sträuchern hindurch und horchte nochmals. Nachdem nichts Seltsames zu hören war, zog er sich am Sim hoch. Plötzlich ging ein heftiges Zittern durch die Wand und ein paar Meter weiter rechts von ihm flogen die rötlichen Backsteine durch die Luft. Fast wäre er durch die Erschütterung zu Boden geknallt, und während er verzweifelt nach seinem Gleichgewicht suchte, sah er den Magier, wie er durch die aufgesprengte Mauer auf den Rasen hinaussauste. Mit rasendem Herzen und einer Panik, die Mark und Bein durchzog, sprang er von dem Sims hinunter auf dem Gehweg. Hastig rannte er ein paar Meter weiter, bis er das eingebrochene Mauerstück erreichte. Vorsichtig lugte er hinter der Mauer hervor. Der Stabmagier stand nur wenige Meter weiter mit dem Rücken zu ihm gewandt und schaute suchend umher. Dies war seine Chance. Erst zögernd und mit butterweichen Knien schlich er über die versenkten Büsche hinweg, als er eine Bewegung des Magiers bemerkte. Das Adrenalin explodierte förmlich in ihm, seine Angst war wie weggeblasen und er sputete los. Gerade drehte sich der Magier um, da war Moto schon auf ihn gesprungen. Der sichtlich überraschte Mann torkelte auf Moto schlagend ein paar Schritte zurück. Mit aller Kraft versuchte er Moto zu Boden zu werfen, aber der krallte sich bombenfest an den Schultern, als er die Wärme an den Händen wieder spürte. Seine nackten Schultern verkohlten, dass die Haut in einem Ascheregen abblätterte, bis dies an seinem ganzen Leib geschah und selbst das Gehäuse der Maschine auf dem Rücken schmolz wie Butter in der Sonne weg. Die Leitungen, die Maschine und Mensch vereinten, fingen noch stärker an zu leuchten, bis plötzlich der Kasten in tausend Teile explodierte. Moto fühlte eine ungeheure Hitze, gefolgt von einer Druckwelle, die ihm den Boden unter den Füßen wegriss und ihn hoch in die Luft schleuderte. Samuel erschrak sich auf Heftigste. Ein ohrenbetäubender Knall hatte ihn den Schreck durch die alten Knochen gejagt. Sofort dachte er an Moto und kam fast schon reflexartig hinter dem umgekippten Wrack hervor. »Was war denn das? Ist er tot?« »Ich hätte ihn doch nicht kämpfen lassen sollen«, dachte er und rannte zurück die Straße hinauf. Eine Flut von Schuldgefühlen drohte ihn zu überrollen und ließen ihn Übles erahnen. Doch dann stoppte er ruckartig, als jemand über den Mauerschutt auf die Straße taumelte und dort auf die Knie ging. Samuel fiel ein Stein vom Herzen. Es war tatsächlich Moto, jedoch übel zugerichtet. Seine Kleidung war an vielen Stellen zerrissen, dass hässliche Brandwunden zum Vorschein kamen. Blut lief am Arm entlang über die Handfläche hin zu den Fingernägeln, wo es sich dann in Tropfen ansammelte und zu Boden tropfte. Sein Blick war voller Leere und unfokussiert auf den Boden gerichtet. Irgendwo in ihm pochte ein heftiges Brennen am ganzen Körper, aber der Schmerz war leise und weit entfernt. Er fühlte sich kraftlos und geistig abwesend, als wenn er hunderte Meter neben sich stehen würde. Oh mein Gott, Motor, du siehst gar nicht gut aus, sprach Samuel voller Sorge, während er ihm wieder auf die Beine half. Die Stadt ist verloren, alles ist verloren. Aber nein, du hast ihn noch besiegt. Mir tut alles weh, und das war nur ein einziger, und dort draußen gibt es noch mal Hunderte. Wir wissen nicht einmal, wo Uron sein könnte, entgegnete Moto gereizt. Du willst doch nicht so einfach aufgeben. Mir egal, ich werde nicht noch einmal kämpfen. Aber dann ist diese Welt dem Untergang geweiht, Moto. Willst du das? Ist das vielleicht meine Schuld? Schrie Moto, sich angegriffen und für alles beschuldigt fühlend. Es ist doch dein Bruder. Warum hast du es denn so weit kommen lassen? Wenn hier einer schuldig ist, dann du. Samuels Gesicht wurde ernst und für einen kurzen Moment der Ruhe warf er Moto einen zornigen Blick zu. Wie egoistisch. Ich bin echt enttäuscht, sprach der Alte dann und drehte sich beleidigt und verletzt um. Wütend schaute Moto ihn hinterher. Er sah es überhaupt nicht ein, dass er irgendwelche Schuld habe, aber es tat ihm auch leid. So sollte das nicht enden, dachte er und lief rufend hinter dem Alten hinterher, als plötzlich das mehrmalige Knattern eines Maschinengewehres durch die Luft schallte. Erneut wurde irgendwo geschossen und beide warfen sich fragende Blicke zu. Es sind also doch noch nicht alle tot. Scheint so. Komm jetzt, kommandierte Samuel und rannte los. Moto verdrängte den Ärger und folgte dem Alten zur Kreuzung hin, wo sie orientierungslos umherhorchten, bis sie eine erneute Salve hörten. Dann bogen sie nach links auf eine andere Straße ab und liefen diese entlang. Es tut mir leid, wegen eben, entschuldigte Moto sich hechelnd durch den fünfminütigen Lauf schon ziemlich außer Atem. Aber wenigstens seine Schmerzen waren abgeklommen. Ohne eine Antwort zu geben, rannte der Alte weiter. Hey, jetzt sei nicht so, wir sind doch alle ein wenig gereizt. Auch dieser Versuch war vergebens, wodurch tiefste Trauer, Reue und Selbstzweifel sein Herz eroberten. Schweigsam liefen sie die Straße weiter durch das Wildernviertel, bis mit einem Schlag beide langsamer wurden. Vor ihnen lagen mehrere in Blutlachen getränkte Leichen, zum größten Teil Urons Magier, aber auch einige Frauen und Kinder. Was zum Teufel ist denn hier geschehen? Fragte sich Moto und unterdrückte die aufkommende Übelkeit, während Samuel einer der Ermordeten von Näheren betrachtete. Sie sind erschossen worden. Alle? Nein, ich glaube nur die Magier, aber wer? Plötzlich hörten sie jemanden rufen. Ein Stück weiter vor ihnen blockierte eine fünfstöckige Sandsackmauer die Straße. Dahinter hatten sich fünf Soldaten verschanzt und einer von denen winkte ihnen hektisch zu. »Hey ihr, was macht ihr da?« rief der Soldat zu ihnen hinüber, worauf Moto und Samuel über die Leichen hinwegstiegen und zu den Soldaten marschierten. »Wir haben schon gedacht, die Stadt wäre verloren.« »Noch nicht ganz, das Zentrum können wir noch halten, aber nicht mehr lange. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. John, werf ihm mal eine P-70 rüber.« befahl der Soldat einem anderen und ging wieder mit dem Gewehr im Anschlag in Deckung. Aber, begann Moto zu erwidern, aber der Soldat ließ ihn nicht einmal aussprechen. »Rüber mit euch, sie werden bestimmt gleich wieder angreifen.« Samuel und Moto kletterten über den Sandsackwall in Deckung. Ein Soldat kam geduckt näher und drückte ihnen jeweils eine MG in die Hand. »Das ist eine P-70, sehr handlich und treffsicher. Es gibt kein MG, das so ruhig läuft wie dieses Baby hier.« Dann zeigte der junge Mann, kaum älter als Moto selbst, auf einen kleinen Riegel an der Seite der Waffe. »Damit entsicherst du sie, zum Nachladen sichern, Magazin einsetzen, wieder verriegeln und weiter geht der Spaß«, erklärte der Soldat und ging zurück auf seine vorherige Position. Verdutzt schaute Moto Samuel an, aber er antwortete nur mit einem Schulterzucken. Dann wandte er sich zu dem Soldaten neben sich, doch als dieser nicht reagierte und weiter mit der Waffe im Anschlag die Straße vor ihnen observierte, tickte er ihn an die Schulter. »Was denn?« fragte der Soldat genervt. »Eigentlich suchen wir nur jemanden. Nani von Glücksbug. Haben Sie sie gesehen?« »Nee, die Villa Glücksbug ist im eroberten Gebiet. Immer diese Straße hinauf. Kaum zu verfehlern, da die Straßen keilförmig darum herumlaufen.« »Dann erobern wir sie zurück«, schlug Moto vor, worauf der Soldat nur mit einem lauten Lachen reagierte. Eingeschnappt drehte er sich zu Samuel zurück und flüsterte, »Ich weiß, wo Nanis Haus ist. Wir müssen sie suchen.« »Ich glaube, das ist unmöglich.« »Verdammt nochmal, verstehst du denn nicht? Dieser Krieg war schon verloren, bevor er angefangen hatte. Wir sollten Nani holen und dann von hier so schnell wie irgendwie nur möglich verschwinden. Du kannst Ura nicht entkommen. Das ist zwecklos. Wo willst du dich denn verstecken? Da sind sie! An die Waffen! Schrie plötzlich einer der Soldaten. Völlig entsetzt starrte Moto die von Mauern eingeengte Straße entlang. Mehrere feindliche Magier kamen auf sie zugestürmt und noch mehr kamen währenddessen über die Mauern gekrochen. So vergrößerte sich die Gruppe, bis ein ganzer Pulk von 10 Männern entstand. Panik stieg in ihm auf. Er wollte am liebsten einfach davonlaufen, um sich irgendwo unter einem Stein zu verkriechen, aber das empfand er als feige und ebenso aussichtslos. Plötzlich, mit einem Heidenkrach, begannen die Soldaten aus allen Rohren zu ballern und Moto hielt sich reflexartig die Ohren zu, worauf sein Sturmgewehr zu Boden knallte. Die Kugelsalven rasten durch die Luft und bohrten sich tief ins Fleisch hinein. Arme wie Beine wurden einfach durchschlagen, dass das Blut nur so hinausspritzte, aber die Magier stürmten immer noch völlig besessen vom Töten auf sie zu. Was soll's? Wenn ich sterbe, dann nicht kampflos, dachte Moto, sich selbst mutmachend und nahm das MG im Anschlag. Durch das kleine Zielvisier hindurch konnte er den Pulk auf sich zustürmen sehen. Gerade gingen die ersten vom Kugelhagel zerfetzten Leiber zu Boden. Da eröffnete auch er das Feuer. Sie kamen immer näher und näher und schienen unaufhaltsam zu sein. Schon nach wenigen Sekunden war sein Magazin verschossen und er suchte verzweifelt nach einem Ersatz. Dann fand er eins, aber sein Herz raste so dermaßen und seine Hände zitterten so stark, dass ihm das Magazin aus den Fingern glitt. Erst beim zweiten Versuch klappte es. Urons Magier waren jedoch schon so nahe, dass Silan überflüssig geworden war und Moto einfach drauf losballern konnte. Er war nur noch ein Bruchteil seiner ursprünglichen Existenz. Sein Verstand war, wie im Koma, nur noch eine Nadel im Heuhaufen, ein schmaler Pfahl irgendwo in der Wüste. Das Ich war so weit abgestumpft, dass er weder bewusst hören noch sehen konnte und er nur noch ein Zuschauer seiner selbst war. Wellen aus negativsten Emotionen und primitivsten Instinkten raubten ihm jegliche bewusste Vergangenheit und Zukunft. Es existierte als einziges die Gegenwart, eine winzige Realität, die lediglich durch die Sinnesorgane geformt wurde und dessen Horizont außerhalb dieser Wahrnehmung endete. Die Welt jenseits dieser Grenzen war ihm völlig unbedeutend und fremd. So etwas wie Neugier oder einen Wissensdurst gab es nicht mehr. Er war zu einer anderen, neuen Kreatur geworden. Einer Kreatur, die nur noch durch Sucht und dem stetig anwachsenden Drang nach Tod und Zerstörung angetrieben wurde. Wie ein grausamer, tollwütiger Bär stampfte er die Straße entlang, auf der Suche nach irgendjemanden, den er quälen könnte. Denn genau das machte ihm wahnsinnigen Spaß. Dieser gewisse Kick war sein einziges Bedürfnis, eine Sucht, die ihm einen Sinn gab. Was auch immer für eine Kreatur er jetzt war, er war nicht mehr ein Geschöpf Gottes, stattdessen ein Sklave zum Töten. Für eine Weile irrte er ziellos umher, bis er mit seinem schwammigen Blick eine Gestalt vor sich bemerkte. Er wollte schon sein Schwert zücken, da schrie einer seiner wenigen Instinkte auf und meldete ihm, dass es sich um einen Artgenossen handelte. Obwohl er liebend gerne den Magier vor sich auf der Kreuzung in der Luft zerreißen würde, war es ihm unmöglich und während seine Augen ununterbrochen dem Magier verfolgten, bog er nach links auf eine weitere Straße ab. So langsam wurde er immer depressiver und depressiver, bis seine gesamte Unglückseligkeit sich in einen gewaltigen Wutausbruch entlud. Schreiend hatte er sein Schwert gezückt und auf den Boden vor sich geschlagen. Die Klinge schnitt sich wie durch Butter in das Kopfsteinpflaster, dass mehrere zackige, schmale Risse in alle möglichen Richtungen entstanden. Doch auch nach diesem Gefühlsausbruch war er immer noch wutentbrannt. Aber als er das Schwert aus dem Boden riss, erfasste er mehrere Gestalten weiter entfernt und da kein Instinkt ihn zu stoppen versuchte, stieg eine gewaltige Vorfreude in ihm auf, die ihn wie ein vom Teufel Besessenen losstürmen ließ. Während er angriffslustig, sein Schwert im Anschlag, die Straße entlang rannte, bemerkte sein verkümmerter Verstand, dass er sich über die Leichen seiner niedergeschossenen Brüder hinweg bewegte, was ihn nur noch zorniger werden ließ. Ohne auch nur den Versuch zu wagen, dagegen anzukämpfen, gehorchte er seinen alles vernichten wollenden Instinkten. Und einer dieser Instinkte verriet ihm warnend, dass Gefahr von den sieben Feinden ausging, jedoch wurde diese kraftlose Stimme mühelos von der Lust nach Blut verdrängt. Diese unendliche, unbändige Lust versetzte ihn so sehr in Rage, dass er lediglich einen dumpfen, fast schon unbewussten Schmerz spürte, als eine Kugelsalve seine linke Schulter durchbohrte. »Nicht schießen, hört auf!« schrie plötzlich einer der Feinde. Und im gleichen Augenblick sprang ein kleiner Mann über einen Wall aus Sandsäcken und wedelte hektisch mit den Armen umher. Für einen Moment stockte Urans vom Mana unterworfene Kreatur stutzig. Dieses schwarze, strähnige Haar kam ihm irgendwie so bekannt vor. Er versuchte sogar, sich zu erinnern, aber im Sumpf seiner Triebe war dies nicht mehr möglich. Willenlos gehorchte er dem inneren Drang und schlug mit seinem Schwert zu. Nur um Haaresbreite verfehlte er sein Opfer, dass die Schwertschneide klirrend auf den Pflasterstein traf und er einen lauten Wutschrei von sich gab. Erneut entflammte der Zorn. Nach dem Töten lechzend riss er seine Waffe wieder hoch und wirbelte diese suchend nach seinem Opfer umher. »Thomas nicht!« schrie der kleine Mann vor ihm flehend. Irgendwo in seinem Geiste klingelte eine Alarmglocke auf, aber da hatte er mit seinem Schwert schon weit ausgeholt. »Thomas, ich bin's!« schrie Moto ihm entgegen, unwissend, dass sein Freund schon nicht mehr existierte. Gerade wollte er zuschlagen, aber seine Muskeln wollten nicht so, wie er es befahl. Er spürte etliche dumpfe Stiche am Rücken, die sich tief in seinen Körper bohrten, Organe zum Platzen brachten und ihn Blut spucken ließ. Auf der Schwelle zum Tode wollte er noch zuhauen, aber die Befehle des Gehirns erreichten die Muskelfasern erst gar nicht und er kippte vorne über. Moto kniete neben der blutüberströmten, durch die Gewehrkugeln zerfetzten Leiche seines Freundes. »Nein, bitte nicht, Thomas!« schrie er und fing an zu flämmen, dass die salzigen Tränen wie ein reißender Strom die Wange hinunterliefen und auf den Boden aufklatschten. Ihm wurde übelst schlecht. Alles begann sich im Kreise zu drehen. Er beugte sich nach vorne und übergab sich. Wie ein kleines Häufchen Elend kauerte er über seinen toten Freund. Sein Herz versank endgültig in maßloser Trauer und Verzweiflung. »Moto, alles in Ordnung?« fragte Samuel mitleidig, natürlich bewusst, dass dem nicht so war. Als Moto ihm nicht antwortete, ging er zu ihm hin und hockte sich neben ihn. Behutsam legte er seine Hand auf Motos Schulter und flüsterte, »Es ist vorbei.« »Nein, ja, ich weiß. Sie hätten ihn nicht töten müssen. Sie hatten keine Wahl. Wahrscheinlich war er schon längst tot. Es ist besser so. Nein, irgendwo existierte er noch und vielleicht hätten wir ihn noch retten können.« »Er war ein Mana-Krieger, Moto. Das Mana war so stark konzentriert, dass sich seine DNA völlig veränderte. Das ist unumkehrbar, Moto. Glaub mir, der Tod war der bessere Weg.« »Ach ja, was weißt du schon?« keifte Moto den Alten an und drückte sich von ihm weg. »Achtung, Feindkontakt!« schrie plötzlich einer der Soldaten aus der Deckung. Samuel schaute auf. »Ach du Scheiße!« stammelte er ängstlich und fluchend vor sich hin, als er eine Meute von über 20 Magiern entdeckte. »Hey, ihr da! Geht aus der Schusslinie!« »Moto, wir müssen hier schnell weg! Schnell!« »Ich kann ihn doch nicht einfach hier so liegen lassen!« »Keine Widerrede!« befahl Samuel und packte ihn am Arm. Doch Moto wehrte sich energisch. »Lass mich! Die werden dich töten! Los jetzt! Sonst sind wir gezwungen, euch über den Haufen zu schießen!« Die Magiermeute kam immer näher und näher und Samuel spürte, wie ihm die Zeit in den Händen zerrann. Erneut versuchte er, Moto dort wegzuzerren, aber der schubste ihn von sich, dass er erst ein paar Meter zurückstolperte und dann hinfiel. Einen kurzen Augenblick später war das ohrenbetäubende Knattern der Maschinengewehre wieder zu hören und die Kugeln glitten durch die Luftschichten über den Köpfen der beiden hinweg. Angsterfüllt starrte Samuel auf die angreifenden Mana-Krieger. Sie waren schon gefährlich nahe und die Kugeln konnten sie kaum aufhalten. Dann fiel sein Augenmerk wieder auf Moto. Er bewegte sich keinen einzigen Millimeter, stützte sich auf seinen Fäusten ab und sein leerer, fast schon toter Blick war starr nach unten gerichtet. Plötzlich wurde es ungewöhnlich hell. Samuel schaute erschrocken auf. Die Mana-Krieger waren nur noch wenige Schritte entfernt und einer von ihnen, ein Stabmagier, hatte eine ganze Reihe von faustgroßen Feuerbällen erschaffen, die nun genau auf sie zurasten. »Der weiß nicht, was er tut. Ich muss ihn retten!« Samuels Hand fasste nach Motos Bein, um ihn wegzuziehen. Aber als er sich nach vorne lehnte und seine Hand fast da war, stießen seine Fingerkuppeln an eine unsichtbare Barriere. Ein pochender Schmerz und ein Schlag, als wenn er unter Strom stehe, wanderten durch sein Nervennetzwerk und meldeten sich im Gehirn. »Was zum...« wunderte er sich beehrt, als er dann die Flammenkugeln ebenfalls an der unwahrnehmbaren Blockade zerschellen sah. Die Feuerbälle verpufften ganz einfach und hinterließen ein feuerrotes Schimmern, welches aber nicht verschwand, sondern sich wie ein Teppich über die gesamte Oberfläche legte. »Was passiert hier?« fragte Samuel sich und konnte seinen Augen kaum glauben. Dann bemerkte er, wie die von der Sphäre eingeschlossenen Pflastersteine unter dem gigantischen Druck in den Erdboden gedrückt wurden und immer mehr eine Wölbung entstand. Es dauerte nicht lange, bis diese Wölbung schon eher einem Krater glich und die Pflastersteine an dessen Rande sich auftürmten und als tödliche Wurfgeschosse in alle Himmelsrichtungen geschleudert wurden. Samuel konnte gerade noch stolpernd zurückweichen, als dann plötzlich der Boden anfing zu beben und das Licht der Sphäre dermaßen grell wurde, dass er nur noch blinzelnd registrieren konnte, wie die Sphäre schlagartig zu expandieren begann. Rasend schnell wuchs das seltsame Gebilde an, bis sie nur noch eine Haaresbreite von seiner Nasenspitze entfernt war. Panik stieg in ihm auf und er wich erneut ein Stück zurück, als er plötzlich etwas an der Wade spürte und im nächsten Augenblick über die aufgestapelten Sandsäcke stolperte. Hart schlug er auf den harten Stein auf und als er leicht benommen wieder hochkam, hörte er die aufgeregten Stimmen der Soldaten neben sich. Sie hatten das Feuer eingestellt und Samuel konnte glasklar die Hilflosigkeit in deren nervös umherstreifenden Blicken erkennen. Erneut bebte dann die Erde und ein dumpfes Grummeln schallte durch die Luft. Unaufhaltsam fraß sich die Sphäre durch den Boden bis zu den Sandsäcken hin, deren Umhüllung sich in Asche verwandelte und zusammen mit dem Sand einfach weggeweht wurde. Für ein paar Sekunden wurde es noch einmal greller, wodurch Samuels Augen schmerzten, als wenn er einen direkten Blick in die Sonne gewagt hätte. Aber dann wurde es abrupt wieder dunkel. Samuel rieb sich die Augen, und als die sich wieder an das Licht gewöhnten, war die Sphäre wie vom Erdboden verschluckt. Zunächst dachte er, dass seine Augen ihm einen Streich spielen würden und er rieb sich nochmals die Augen. Er öffnete die Augen wieder und entdeckte es, wenige Meter über der ursprünglichen Straße. Ein ovaler, zirkulierender Ring, dessen Inneres so schwarz wie die Nacht war und dessen Rand nicht einmal existierte, da der Ring einfach so mit der Umgebung zu verschwimmen schien. »Kann das sein? Unglaublich! Ist das die Sphäre des Glückes?«